Und wir laufen. Herrlich. Willkommen zu unserer ersten Themensendung. Kopfzeilen. Ist es Folge 5? Episode 5? Ich weiß es nicht. Wie benennen wir das, André? Ich glaube Episode. Okay. Willkommen zur Episode 5. Heute eine Themensendung zum Thema Anfänge im Internet. Und zwar, ich finde es ganz interessant. Also das wird so ein bisschen wie Erzählen vom Krieg. Aber wir erzählen, glaube ich, nicht vom selben Krieg wie all die anderen Menschen in Podcasts, die von den Anfängen des Internets reden. Denn viele, also gerade wenn du irgendwie bei Leuten wie Alternativlos oder so hörst und die labern dann über die Anfänge des Internets, dann geht's... Ja, die haben ja das Internet erfunden. Genau, und dann geht's immer ums Usenet und um irgendwelche Mailboxen, über denen du dich da ausgetauscht hast. Aber wir reden über unsere Anfänge im Internet. Und die sind ja dann doch ein bisschen jünger noch. Richtig, also vor allen Dingen jünger als die Anfänge von den Kollegen von Alternativlos, aber auch trotzdem noch unterschiedlich. Also ich traue mich jetzt, mein wahres Alter preiszugeben. Obacht, Drumroll. Ja. 26. Bist du alt! Bam. Scheiße! Und deswegen sind meine Anfänge im Internet immer noch anders als deine, weil du bist nicht 26. Nein, ich bin 23, du hast 3 Jahre Vorsprung. Und das äußert sich zum Beispiel allein schon darin, dass ich kann nicht mitreden, wenn Menschen sich über ihre 56K-Modems unterhalten oder über Internet, das aus dem Telefon kam und dann konnte man nicht telefonieren, während man online war und den ganzen Kram, weil mein erster Internetzugang war Blazing Fast ISDN. Es ist so krass, was du alles verpasst hast. So verwöhntes Kind. War aber eigentlich immer ganz cool, so im Internet, würde ich sagen. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Was habe ich denn verpasst, André? Wir haben uns hier so eine schöne Liste gemacht. Es gibt so viele Themen, über die man da reden kann. Aber erzähl mir doch mal, was habe ich verpasst bei 56K-Modems? Naja, also in erster Linie natürlich den perfekten Soundtrack, den dir das Ding geliefert hat, wenn sich's eingewählt hat. Aber den kennst du ja bestimmt. Ja, aus, ich kann ihn leider nicht nach. Aus Film und Fernsehen kenne ich den. Genau, aus historischen Dokumenten. Und ja, ich zumindest hatte das Ding nicht im Rechner integriert. So modern war die Kiste nicht, sondern hatte ein Gerät neben meinem Monitor auf dem Schreibtisch stehen. Es war, ich würde sagen, so groß wie eine Schokoladentafel, 100 Gramm in der Fläche und ja, weiß ich nicht, so 5 Zentimeter hoch oder sowas. Richtig schön mit wie die alten Gameboys mit so einem halbdurchsichtigen blauen Plastik obendrauf, dass man auch schön reingucken kann konnte. Ja, das musste sein damals, ne? Genau. Und hinten dann so einen richtig schönen alten Switch zum An- und Ausmachen. Ah, das war dieses durchsichtige Plastik, ne? Oh, ein Freund von mir hatte einen durchsichtigen Gameboy Advance. Boah, nee, warte, Advance, Quatsch. Ein Gameboy Color hatte der. Die Colors waren aber doch alle durchsichtig, dachte ich. Die waren doch nicht, nein, die waren nicht alle durchsichtig. War nicht das Standard-Color-Modell? War das nicht in so einem lila Pink? Nee. Ja, doch so einem lila durchsichtigen Plastik und erst später kamen die anderen Farben dazu? Ich weiß es gar nicht mehr. Also in meiner Sphäre hatte der einen Gameboy Color und das war total geil und der war durchsichtig. Naja, mehr dazu in unserem kommenden Gameboy-Special. Auf das wir uns schon vorbereiten. Auf jeden Fall 56K. Ja, das war so ein extra Gerät irgendwie und dann hat man sich über, was war das? Also ja, so eine DFÜ-Verbindung ins Netz eingewählt, was dann natürlich die Telefonleitung blockiert hat teilweise. Also nicht teilweise, sondern es hat die Telefonleitung blockiert. Und dann hieß es immer, Mama, darf ich ins Internet? Weil ich natürlich nicht das Passwort bekommen habe. Das Passwort verblieb bei meiner lieben Mutter, weil sonst wäre André wahrscheinlich viel zu oft und viel zu lange im Internet und gewesen. Und es hätte auch viel zu viel gekostet, denn damals hast du ja auch noch pro Minute bezahlt, ne? Richtig, klar. Das war ja wie ein Telefonat sozusagen. Das war an Flatrates, war da noch nicht mal im Ansatz für Privatpersonen zu denken. Oh, ich weiß auch noch, wie überhaupt erst in Flatrates aufkam, wie erstmal die Diskussion bei uns zu Hause war. Und dann immer dieses, so viel Internet kann doch keiner benutzen und so und hier und da und das rechnet sich doch nicht. Ah, sehr ja schnell gerechnet, du. Ja, das hat sehr schnell geklappt. Dafür hast du gesorgt. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß auch noch ganz genau, also damals, als wir dann, das war so, als wir Internet bekommen haben, als wir endlich dieses ominöse Internet bei uns zu Hause an den Familienrechner angelegt bekommen haben, dann musste in unseren Heimcomputer erstmal noch überhaupt ein LAN-Port ergänzt werden, weil der nicht von Haus aus da war. Und dann wurde das mittels einer, es wurde einfach nur Fritz-Card genannt. Ja, die gute Fritz-Card. Die gute Fritz-Card über den PCI, dann wurde der LAN-Port nachgerüstet. Aber LAN mit ISDN? Alter, ich war ein Kind. Das war, oder über was? Das ist, na, ISDN lief auch über die Telefonleitung. Wir haben auf jeden Fall eine Fritz-Card gebraucht. Ja, klar. Weil die Fritz-Card quasi das Modem ist, was in deinem Rechner steckt. Das hieß Fritz-Card, aber ist im Endeffekt ein Modem. Ich hab das die ganze Zeit falsch verstanden. Ist ja der Wahnsinn. High Five. Erkenntnisse über Erkenntnisse. Boah, ich war aber auch, wie alt war ich damals? 10 oder so? Ich habe keine Ahnung, aber es war unglücklich. Ich weiß, es war fantastisch. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, wann ich das erste Mal im Internet war. Wir haben erst sehr spät einen Rechner überhaupt im Haus gehabt. Und dieser einzige Rechner im Haus war dann zwar meiner, meine Eltern haben den gar nicht richtig benutzt, weil die da keinen Bock drauf hatten, aber da bis Internet aufkam, hat das auch nochmal gedauert. Ich weiß es gar nicht. War ich da schon aus der Grundschule raus? Ich glaube schon sogar. Es war also auf jeden Fall im Vergleich zu allen meinen Freunden, war ich sehr spät dran. Das hat mich sehr genervt. Wir hatten schon relativ früh einen Computer, aber bis er dann wirklich ans Internet verbunden wurde, das hat eine Weile gedauert. Und dann vorher hast du dann maximal irgendwelche Spiele gespielt, Löwenzahn oder so ein Kram. Und auch als wir dann frisch Internet hatten, wusste ich auch gar nicht so recht, was ich damit anfangen soll, muss ich sagen. Also das war irgendwie, wir haben zum Zeitpunkt Internet bekommen, als ich noch gar nicht so richtig wusste, was man damit anfangen soll. Aber dann kamen ja irgendwann so Dinge wie ICQ auf und so. Und dann wurde es auf einmal interessant. Dann wurde es auf einmal interessant. Ja. André, wie ist denn deine ICQ-Nummer? Die kannte ich ehrlich gesagt nie auswendig. Was waren deine, ging es denn mit 1, 2 oder 3 los? Wahrscheinlich hast du noch eine mit 1 oder 2 am Anfang, oder? Ich glaube 1, 9, 2 oder sowas ging meine los. Ja, ich hatte eine irgendwie 3, 3, 6 oder so. Aber das fand ich so herrlich. Damals hast du wirklich, also da hast du deine ICQ-Nummer auswendig gekannt, ne? Also du hast irgendwie deine Handynummer oder so. Also ich weiß gar nicht, ich hatte... Handy. Ich wollte gerade nicht sagen, ich hatte nämlich irgendwie ICQ, bevor ich überhaupt ein Handy in der Hand hatte. Ja, ging mir auch so. Und das war wirklich so, da bist du nach der Schule nach Hause gekommen und hast dich dann erstmal vor ICQ gesetzt, ne? Und das ist auch, hat auch lange gedauert. Also das war für mich jahrelang dann der absolute Standard und immer musste ICQ auf dem Rechner laufen. Und was ich auch interessant finde, ist, das war ja auch eine ganz andere Chatkultur, die du damals hattest, ne? Also das war viel mehr auf ein wirkliches Gespräch ausgelegt mit einer viel höheren Chatpräsenz. Also wenn du online warst und dich jemand anschreibst, dann hast du auch gefälligst zeitnah zu antworten und den anderen nicht warten zu lassen, weil im Zweifel sitzt der andere nur vor dem PC, weil er dich anschreiben wollte. Ja, richtig. Weil er gerade die Telefonleitung blockiert. Ja, genau. Und quasi online gegangen ist, um zu chatten. Das war ein Grund, online zu gehen. Das ist unfassbar. Also zu chatten, mit seinen ICQ-Kontakten zu reden, wie auch immer. Später haben sie ja auch noch so Billard und so hinzugefügt. Oh ja. Und dann gab es noch diesen ICQ-Klienten. Und der wird dann immer überladener. Und irgendwann gab es auch zum Beispiel so einen Pro7 ICQ-Klienten. Ja, Pro7 und Sat1 hatten einen. Das weiß ich auch noch. Und das war irgendwie ganz schrecklich. Also ich habe ja ICQ Pro benutzt. Hast du den jemals im Einsatz? Ich hatte irgendwann QIP oder KIP oder wie auch immer ausgesprochen wurde, hatte ich im Einsatz. Ich habe ihn immer KIP genannt. KIP, ja. Nee, ICQ Pro ist tatsächlich noch ein offizieller Client von ICQ gewesen, bevor die ganze Chose, an wen eigentlich? Ich glaube an AOL verkloppt wurde. Wem hat denn das gehört? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das einer der Clients und warum der jetzt genau Pro hieß, da bin ich mir bis heute nicht sicher. Der hatte, ich glaube, dem fehlte ein Werbebanner, obwohl das auch ein kostenfreier Client war. Und der hatte eine Statusmöglichkeit mehr, die man einstellen konnte. Irgendwie sowas war das. Genau, Status. Und das war der Pro-Client. Statuseinstellungen waren ja auch noch richtig was wert damals, ne? Immer hat sich richtig Gedanken gemacht. Wenn man sich auf Away gestellt hat, dann hat da fucking nochmal ein richtig guter Grund drin zu stehen gehabt. Ja, ich meine, wird das überhaupt noch? Gibt es überhaupt die Option noch? Ich glaube, hat der Facebook-Chat die Option, sich irgendwie auf Away zu stellen oder so? Dafür müsste ich den Facebook-Chat benutzen, um dir das sagen zu können. Also ja, das Facebook Protokoll Messenger gibt es, glaube ich, her. Weil der Facebook-Chat basiert ja auf diesem Jabber-Kram, den auch, also hier XMPP oder wie das Protokoll heißt, auf dem auch Google Talk läuft und so. Rein technisch gesehen ist es möglich, aber ich weiß nicht, ob das Facebook überhaupt macht. Ja, ich meine, benutzt, selbst wenn es technisch möglich ist, benutzt wird es ja nicht mehr. Ne? Also ich finde einfach nur, also damals auch dann sich als AFK zu markieren und so ein Kram. Ja, man hat sich im Gespräch auch noch als AFK abgemeldet. Genau. Dass der Gegenüber wusste, ah, okay, hier brauche ich jetzt erstmal für die nächsten 5 Minuten mit keiner Antwort zu rechnen. Und dann hat man sich auch noch immer so hübsch mit Re oder so zurückgemeldet. Genau, Re, Bibi. THX. Ja, und ja, das ist so, da schreibe ich André eine Nachricht und dann kriege ich 2 Stunden keine Antwort, ne? Ja, richtig, weil du bist mir eigentlich ziemlich egal. Und das versuche ich dir so subtil mitzuteilen. Das hat bisher nicht geklappt, würde ich sagen. Ja. Scheiße, ey, jetzt will der auch noch einen Podcast machen. Aber, na gut. Aber ich meine, das hat sich auch einfach, ich meine, damals hatten wir auch kein Smartphone in der Tasche und konnten jederzeit unsere Chatbeiträge betreten. Ja, eben, es war ja, man, ich weiß noch, als man war ja nicht permanent verbunden mit dem Netz und es gab keine Möglichkeit, permanent erreichbar zu sein. Es gab es einfach nicht. Und also was ich noch ziemlich krass fand, ist, du saßt an dem Rechner, ICQ lief rechts unten in deinem Tray richtig schön und plötzlich sahst du so aufpoppen, XY ist online gekommen. Mm. Und dann hat sich so dieser Druck breit gemacht. Verdammt, ich habe eigentlich gerade gar nichts zu sagen, aber jetzt ist der auch online. Und dann ist so diese Erwartungshaltung aufgekommen, dass irgendjemand was schreibt, weil man war ja parallel online. Ja. Und das war ja... Diesen Umstand musste man ja ausnutzen in diesem Moment. Und das war das unangenehm teilweise. Ich fand immer die Kettennachrichten immer schön, wenn du irgendwie, keine Ahnung, halte Umschalt gedrückt und klicke 10-mal auf die ICQ-Blume, um die ICQ-Blume blau zu machen oder so ein Kram. Ja, meine ist blau. Ach, echt? Wie hast du das gemacht? Nee. Oh. Wow. Da fällt mir gleich das nächste ein. Da gingen dann irgendwann auch solche modifizierten ICQ-Clients rum, die dann keine Blume mehr hatten, sondern irgendwie Marihuana-Blätter und sowas. Hast du dir sowas auch draufgezogen? Nee, ich hatte es nicht drauf, aber ich kann es mir wunderbar vorstellen, weil man ja so cool war. Ne? Ich meine, ich habe keine ICQ-Blume, ich habe hier schön so ein Hanfblatt am Start. Das war hammernice. Damals war sowieso auch das Gefühl für gutes Design und Ästhetik war damit damals noch nicht so vorhanden. Nee, weder bei uns noch bei ICQ. Ja. Aber ICQ hat von Design und Ästhetik, glaube ich, noch nie was verstanden. Aber ich weiß, also irgendwie, ich hab den ICQ-Messenger, der war auch lange noch wenigstens Bestandteil meines Systems. Also ich weiß noch, als ich mir vor, ja, jetzt sind es bald 3 Jahre, diesen Laptop hier gekauft habe, habe ich noch, und also damals bin ich ja von Windows auf OS X umgestiegen. Und da habe ich noch geguckt, wo ich denn einen Klienten finde für ICQ. Ja, ich wollte es gerade sagen, als wir uns kennengelernt haben, kann ich mich noch daran erinnern, wie verwundert ich war, als du mir gesagt hast, dass ihr noch ICQ benutzt. Allerdings war das damals schon echt hart auf dem absteigenden Ast. Also das waren vielleicht noch 2, 3 Leute. Vor allem die dann irgendwie sich einem Smartphone verweigert haben. Und so wirklich benutzt habe ich es. Ach, also es war auch mehr so einfach so, ICQ war so lange Teil meines Systems und meiner Einrichtung quasi auf meinem Laptop, dass es sich falsch angefühlt hätte, es nicht zu installieren. So just in case, weißt du? Genauso wie man irgendwie, keine Ahnung, wenn ich damals ein System aufgesetzt habe, dann musste auf jeden Fall irgendwie Winamp mit dabei sein oder irgendein Crack von Nero, damit man sich schön was brennen kann. Oder genau, was soll man, genau, ne? Wollte ich gerade sagen, das gecrackte Nero, das durfte nicht fehlen. Und genauso gehörte ICQ einfach ewig dazu und sowas dann abzustellen, das hat bei mir eine ganze Weile gebraucht. Aber jetzt ist ja, ICQ tatsächlich tot. Abgemetzelt vom Facebook Messenger, WhatsApp. RIP. RIP ICQ, es war eine schöne Zeit, es hat viel Spaß gemacht. Ja, aber solange wir uns jetzt noch in dieser 56K-Suppe, also, naja, ich... Du, ich nicht. Ich hab mich da... Solange wir uns noch in dieser Anfangszeit bewegen, sehe ich hier deinen schönen Punkt. Das erste Mal online spielen. Oh. Und das ist bei mir, hat bei mir auch in der 56K-Zeit stattgefunden. Und das war... Uiuiui. Also ich weiß noch, probiert habe ich es mit Counter-Strike. Das war damals eine ganz große welche Nummer. Welche Version? 1.3 dürfte das gewesen sein. Und es hat natürlich geleckt wie Hölle, da ging überhaupt nichts. Von dem mal eben probieren wurde auch mal ganz schnell wieder aufgeben und es nie wieder anfassen im Internet. Was allerdings dann irgendwie super funktioniert hat, ist Diablo 2. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens, als ich rausgefunden habe, das kann ich total problemfrei mit 56K-Modem zocken. Das war auch eine sehr bittere Phase meines Lebens. Also erstens, weil ich Diablo 2 süchtig war, wie sehr viele andere Menschen. Und zweitens, weil ich immer noch auf 56K rumhing, als meine Freunde um mich rum alle schon seit einiger Zeit DSL hatten. Was war denn mit 56K damals so der erwartbare Ping? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Nee. Also ich glaube, über eine Sekunde hast du auf jeden Fall gepinkt, wenn du einen durchschnittlichen Tag erwischt hast. Ich habe ja damals mein erstes Mal bewusst online spielen war tatsächlich Battlefield 1942. What? Ja, ich habe gerade auch noch mal geguckt, das ist nämlich auch schon 2002 rausgekommen. Ja, so, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da war ich 10. Wie wir uns drauf gefreut haben auf dieses Spiel. Da war ich 10, da war ich noch zu jung, um mich drauf zu freuen. Es war auf einmal einfach da. Wir haben das schon Monate vorher in der GameStar verfolgt. Nee, das war auch zu einer Zeit, da hatte ich keine Peilung von gar nichts. Aber dann ist mein Kumpel auf einmal... Vor 3 Monaten war das. Und dann ist mein Kumpel halt mit Battlefield 1942 um die Ecke gekommen. Und also wirklich dieses Erlebnis, du spawnst auf dem Server und die anderen Figuren, die sich da bewegen, sind keine Bots, sondern echte Spieler, die das wirklich gerade in Echtzeit in dem Moment machen. Das war total mindblown für mich. Also der Moment, ich weiß genau, also die ersten 10 Minuten habe ich damit verbracht, zu anderen Spielern hinzugehen und genau deren Bewegungsmuster zu analysieren, weil ich nicht glauben konnte, dass es keine Bots sind, sondern dass es andere echte Menschen sind. Ja, das war bei mir, ja... Battlefield 1942 habe ich aus 2 Gründen nie online gespielt. Grund Nummer 1, ich habe nie eine Originalversion besessen und deswegen lief das mit Punkbuster nicht so cool. Mm. Und Grund Nummer 2, immer noch 56K. Wir haben das nur auf LAN-Partys gezockt, zu viert und zu Hause gegen Bots. Ja, bei mir war das mit Battlefield so, ich hatte auch nie eine Originalversion, aber es gab ja Battlefield 1942. Ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel noch parallel offen. Eigentlich könnte ich mich da nicht dran erinnern, weil es schon so lange her ist. Aber es gab Battlefield 1942 und es gab die Expansion Packs Road to Rome und Secret Weapons of World War II. Mhm. Und mein Kumpel hatte sowohl das Spiel als auch diese Expansion Packs. Und damals war es noch so, du konntest die Spiele installieren und er hat mir einfach irgendwie die CD von Road to Rome gegeben und damit konntest du Battlefield dann starten, ohne dass Punkbuster rumgemeckert hat. Mit dem Expansion Pack. Und dadurch konnte ich zocken, ohne dass ich es besessen habe und wir konnten zusammen irgendwie LLM spielen und so ein Kram. Und das war herrlich, ey. Das war, und dann noch schön Teamspeak natürlich. Ich weiß gar nicht, auf was für einem Server wir damals rumgegammelt sind. Und dann hast du dich mit X-Fire gegenseitig auf die Server gepult und so ein Kram. Boah, X-Fire, jawohl. Weil sowas wie Matchmaking und so ein Kram ganz vergessen zu der Zeit. Ich meine, das war ja auch erstmal überhaupt dann, als Steam aufkam und man dann Leuten nachjoinen konnte auf die Server. Ja, bis das Steam erstmal konnte, ja. Junge. Ja, das fand ich aber voll geil, dass es dann inklusiv Boah, war. Steam, ich hab's gehasst, habe ich Steam. Die Software hat so einen Wandel durchgemacht. Vom Krebsgeschwür irgendwie zum Retter des PC-Gamings. Also, es ist unglaublich. Steam wurde ja entwickelt, um Counter-Strike 1.6 an die Menschen zu bringen. Das war so der Plattformwechsel von Wie hieß der alte Service da? WO irgendwas. Das ist schon wieder zu früh für mich. Also das ja, es ist zu früh für dich, ne? Und mit dem 1.6er Update wurde eben auch diese Serverplattform gewechselt. Also über die diese Listen liefen, die Serverlisten und so weiter. Und das wurde alles zentral über Steam geregelt. Und Steam war aber so ein verbuggter Haufen Software, dass da halt einfach mal überhaupt nichts funktioniert hat. Und als 56K-Nutzer war das besonders frustrierend, weil du quasi keinen Offline-Modus hattest. Noch nicht am Anfang. Also selbst wenn du Counter-Strike aus welchen Gründen auch immer offline spielen wolltest, also offiziell gab es ja auch keine Bots, also gab es auch offiziell keinen Grund, das Ding offline zu spielen, weil das ein reines Multiplayer-Spiel war. Und deswegen hatte Steam auch keinen Offline-Modus. Das heißt, du musstest da irgendwelche völlig weirden Cracks zu Rate ziehen, um deine Version offline zur Verfügung stellen zu lassen. Und dann gab es außerdem noch das Problem, dass der ständig irgendwelche Dateien runterladen wollte, die natürlich viel zu groß waren, um die mit 56K innerhalb deiner Lebenszeit überhaupt auf den Rechner zu kriegen. Ja. Und war das schlimm, ey. Ja. Und dann kam Half-Life 2, was so die Feuertaufe für Steam war, also in der richtigen Breite einfach. Und alles ging den Bach runter. Du konntest Half-Life 2 zwar von der DVD installieren, allerdings mussten diese Inhaltspakete, die von der DVD waren, entschlüsselt werden. Und das ging nur über Steam und eine Online-Verbindung. Und Steam war einfach 2 Tage lang down, als Half-Life 2 rauskam. Ja. Gut, das ist jetzt aber, das ist aber nichts, was man heutzutage nicht auch erleben kann. Ne? Nee, natürlich nicht. Aber mittlerweile haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten mal. Es kommt eigentlich für mich kaum noch in Frage, ein Spiel zu kaufen, was ich nicht über Steam bekomme. Das stimmt tatsächlich, ja. Es ist einfach so eine bequeme, herausragende Plattform. So, kleine, gut, ja. Kleine technische Probleme, weil André zu geizig ist, sich neue Kabel zu kaufen. Was? Nein, ich müsste mir einen neuen Mac kaufen. Damit ach so, das ist natürlich viel einfacher. Das ist natürlich viel einfacher. Ja klar, dann kauft ihr mal einen neuen Mac. Wo? Mache ich dann von den Werbeeinnahmen durch den Podcast. Genau, also kräftig flattern, wenn ihr wollt, dass wir... wo waren wir stehen geblieben? Also ja, Steam haben wir gerade drüber gekauft. Ja, pass auf, dann mache ich jetzt mal ein neues Thema. Denn wo ich mir jetzt auch mal gerade so, wo du Counter-Strike 1.6 gesagt hast und so, was ja auch zu der Zeit, also was ich sehr schade finde, dass man es heute irgendwie kaum noch macht und ich habe es seit Jahren nicht gemacht, war aber natürlich neben dem Online-Spielen die LAN-Party. Also ungeschlagen. Also Online-Spielen ist geil, aber noch geiler ist eine LAN-Party. Gar keine Frage. Und da war es auch immer so, vor allem eben Counter-Strike 1.6 war der absolute Dauerbrenner. Ne? Also egal, ob die Leute Peilung von diesem Spiel hatten oder nicht und die Spielqualität war auch immer sehr niedrig und vom Metagame wollen wir gar nicht anfangen, aber es haben irgendwie alle gezockt und alle hatten Bock drauf. Und dann hat natürlich nicht jeder überhaupt Counter-Strike gehabt, ne? Weil sich viele Leute haben das auch wirklich nur auf der LAN-Party dann gespielt und hatten keinen Bock, sich das dann nur für LAN-Partys zu kaufen. Und dann gab's diese eine gecrackte Version von Counter-Strike 1.6. Du meinst die Russen? Genau, deshalb wollte ich fragen, gab es bei euch auch die Russen-Version von 1.6? Klar gab es bei uns die Russen-Version. Also die nichts Russisches an sich hatte, komischerweise. Nee, man hat es eine Russen-Version genannt, aber das Einzige, was man hatte, ist, du hast das Ding, du musstest es installieren und in sämtlichen Installationsdialogen standen einfach nur Fragezeichen und du hast dich durchgeklickt. Nö, das war bei uns nicht mal so. Ach, echt? Wir hatten einfach einen Ordner. Und den haben wir auf die Festplatte gezogen und dann lief das. Nee, bei uns war das so, wir hatten schöne Execute zum Ausführen und dann wurde ein Installationsdialog gestartet und da hast du einfach Augen zugemacht und einfach weitergeklickt und irgendwann war Counter-Strike am Ende installiert und du hast es gezockt. Und das war auch so, und wirklich diese eine Datei, dieses Package mit Counter-Strike 1.6, das war so wichtig für eine LAN. Wenn das nicht dabei war, konntest du, nee. Also, konntest du wieder einpacken nach Hause? Counter-Strike 1.6 und ein gecracktes WC3. Ohne die beiden Sachen war es quasi nicht möglich. Aber das war herrlich. Also, das war, also dieses Flair einer LAN-Party und der Geruch einer LAN-Party, das ist was ganz Besonderes. Ein ganz besonderes Flair. Ach, LAN-Partys. Ich weiß noch, wir waren eigentlich, lass mich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Mann Maximum. Mhm. Immer so im Freundeskreis, die dann irgendwann einfach durchgebrannt sind, also denen Sicherungen durchgebrannt sind. Und dann haben wir uns ein Wochenende irgendwo eingeschlossen. Genau. Und einfach miteinander gezockt. Counter-Strike, Battlefield, Unreal Tournament, Quake, Warcraft 3. Auch Battlefield? Wir haben nie Battlefield gespielt, weil wir zu wenig Spieler für waren. Nee, natürlich waren wir zu wenig Spieler. Aber ich meine, wir haben auch jetzt Airquotes Battlefield gespielt. Wir haben dann solche Sachen gemacht wie auf, wo war der riesengroße Bomber auf welcher Map? War das El Alamein? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es gab auf einer Map einen riesengroßen Bomber, den du steuern konntest. Und da haben wir dann diese berühmten Kunstwerke immer ausprobiert. Einer steuert, alle anderen legen sich auf die Tragflächen und versuchen drauf zu bleiben. Und dann haben wir ein Looping gemacht und versucht, die Spieler im freien Fall wieder einzufangen. Und so ein Kram haben wir dann halt in Battlefield gespielt. Da war man noch kreativ, ne? Ja, ey. Und einen Sommer lang, nicht den ganzen Sommer lang, auch 2 Tage, haben wir bei einem Kumpel im Garten ein Zelt aufgestellt, weil seine Mutter uns nirgendwo anders hinstecken konnte und wollte. Und zwar, mein Freund hat im Keller ein Zimmer gehabt und dort Platz für einen weiteren gehabt. Die anderen beiden, also ich und ein anderer, mussten raus in das Zelt. Und ihr habt 2 saßen im Keller, 2 saßen im Zelt. Genau. Und da liefen dann durch den Garten die Netzwerkkabel und so weiter. Das war der Hammer. Und in dem Zelt, oh, es wurde so heiß, Alter. Oh, es war halt mitten im Sommer. Und die Rechner, die haben so aufgedreht. Wir haben die Seiten von unseren Gehäusen abgemacht, damit da überhaupt genug Luft irgendwie drankommt. Weil sonst die Zirkulation einfach nicht ausgereicht hätte. Du musstest aber auf jeder LAN-Party, brauchtest du dein Druckluftspray. Ja, ohne geht nicht. Das war Grundvoraussetzung. Ohne geht nicht. Und der andere Kumpel hatte halt eine Wasserkühlung im System. Boah, und wenn du das war ja das Geilste. An die Schläuche gefasst hast, da im Sommer, da draußen in der Hitze, hättest du Kaffee mitkochen können, aber instant mit dem Kram. Oh, das war der Hammer. Wasserkühlung. Das war auch so der heilige Gral irgendwie. Oh ja, das stimmt. Da waren wir alle neidisch drauf. Aber die Story wollte ich noch, fällt mir da noch ein. Also ich saß da mit dem Typen im Zelt und die anderen saßen im Keller und plötzlich las man mitten in Battlefield nur so im Chat: Du, Olli, der so und so wird gerade von deinem Hund gebissen. und 3 Minuten später kam das Opfer die Treppe hoch mit einer durchgebissenen Hose und einem Loch im Oberschenkel. Weil er konnte sich natürlich nicht wehren gegen das Tier, weil gerade in Battlefield die Post abging. Und dann hast du einfach beißen lassen. Und dann hat er sich einfach kurz anbeißen lassen. Es war so ein guter Moment. Ja, man muss auch Prioritäten setzen, ne? Also. Ja, das waren unsere LAN-Anfänge. Ja, aber generell auch laute und aufdrehende Rechner waren bei uns auf LANs auch immer so ein Problem. Also ein Kumpel von mir hatte auch einen Rechner, der wurde immer laut wie eine Flugzeugturbine. Und ich weiß das noch. Und dann irgendwann hatten wir einen ewig lang gezockt. Ich glaube, wir waren irgendwie sogar für 2 Tage oder 3 Tage hatten wir uns dann im Keller eingeschlossen. Und dann gönnt man sich ja doch ab und zu mal eine Mütze Schlaf. Ja, aber schon vor der Tastatur. Nee, in dem Fall nicht, weil es stand im selben Raum ein Sofa. Und das war irgendwie 5 oder 6 Uhr morgens und ich habe dann gesagt, so, ich brauche erstmal. Ja, 5 und 6 Uhr morgens. Thomas steht auf und führe mich nicht in Versuchung. Er blickt die Couch und geht pennen. Auf jeden Fall brauchte ich ein paar Stunden Schlaf. Und habe ich dann auf die Couch gelegt, aber war immer noch im selben Raum wie alle anderen. Und ich konnte einfach nicht pennen, weil der Rechner von meinem Kumpel einfach so dermaßen laut war. Das war schon nicht mehr feierlich. Und irgendwann war es dann zu viel. Und ich habe mir diesen Rechner, ich bin aufgestanden, hab den Strom vom Rechner abgezogen, hab mir diesen Rechner geschnappt, hab ihn nach draußen getragen, aufgemacht und erstmal Druckluftspray volle Kante in das Ding reingeballert. Und war erst. Und seitdem habt ihr alle Feinstauballergie. Ich wollte gerade sagen, da war ich gefangen von in einer Staubwolke, hab seitdem Asthma, aber danach konnte ich ganz gut schlafen. Darüber macht man keine Witze, Thomas. Ja, tut mir leid. Inklusion geht uns alle an. Jedenfalls, Leute, macht eure Rechner sauber. Ja, bitte. In demselben Rechner haben wir dann auch mal die Grafikkarte ausgebaut. Und weil das Ding einfach scheiße heiß lief, natürlich, ne? Und dann haben wir die Grafikkarte ausgebaut, einen Lüfter der Grafikkarte abgebaut. Und auf der GPU war der Dreck festgebrannt. Das war lecker. Sowas gab es bei mir natürlich nicht, ne? Mein Computer damals war natürlich tippitoppi aufgeräumt, ne? Alles schön, Kabelmanagement. Ich hatte. Konntest du direkt von der Hardware essen? Aber das verstehe ich, habe ich auch gemacht, ne? Also. Auf morgens auf LAN habe ich mir einen schönen Spiegelei drauf gebraten. Nee, aber ich hatte natürlich ein schönes Programm, ne? Also schöner Rechner mit Fenster an der Seite, damit du die Hardware auch begutachten kannst. Auch ein bisschen. Tiefer gelegt. Tiefer gelegt, gedämmt war es natürlich auch, damit es nicht zu laut wird, ne? Ja, und ganz generell dieses ganze Tweaken und dann gab es noch so schöne blaue Neonröhren, die da drin verlegt waren. Natürlich. Ah, das war einfach herrlich. Eigentlich zählt das überhaupt noch zu Anfängen im Internet? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist echt Nostalgie pur gerade. Aber wir haben uns vom Internet wegbewegt. Lass mal wieder zurück zum Internet gehen. Was war denn der erste eigene PC von dir, mit dem du auch ins Internet gegangen bist? Das war gleichzeitig mein erster PC. Ich habe in meinem Leben tatsächlich nicht so viele PCs besessen. Aber kriege ich das noch zusammen? Ja. Das war ein Intel Pentium 2. Aber in irgendeiner Special-Ausführung mit 200 Megahertz, der keine Aktivkühlung gebraucht hat. So schwach war der. Da war einfach nur so ein, was ist das, Aluminium-Zinken obendrauf, der die Wärme abgeführt hat. Und dann RAM hatte er, ich glaube, 32 Megabyte RAM und eine sage und schreibe 3 Gigabyte große Festplatte. Wahnsinn. Und dieses Ding, ich habe mich so gefreut, als ich das bekommen habe. Das ist ein Arbeitskollege von meinem Vater, hat sich darum gekümmert, das Teil irgendwie ranzukriegen. Es war ein gebrauchtes, egal. Endlich Rechner. Ich habe mich so gefreut, bis ich dann über die kommenden Wochen festgestellt habe, dass ich mit 200 Megahertz nicht ganz so weit komme, weil so die magische Grenze 214 Megahertz war. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt jemals mitbekommen hast, aber das war so der Sprung. Nee, als ich überhaupt in dem Thema Computer-Hardware in Berührung gekommen bin, hat man über CPUs von Computern schon in Gigahertz gesprochen. Ja. Und dann konnte ich doch nicht so viel machen. Ich weiß noch, ein Kumpel hat bei sich die Tomb Raider-Teile auf dem Rechner gezockt, weil der die magischen 214 Megahertz an Bord hatte. Mhm. Und ich konnte dann nur ein Ruckelfest feiern bei mir auf der Kiste. Was ich tatsächlich gemacht habe, das weiß ich noch. Ich habe die Tomb Raider 4 Demo mit einem unfassbaren Ruckeln gespielt. Also ich glaube, so alle anderthalb Sekunden oder sowas hat sich das Bild weiter bewegt und so habe ich das Ding knallhart durchgezockt. Wie alt warst du da? Null Ahnung. Nee, weil ich finde es ganz interessant, weil wenn du mir so deinen Rechner siehst, bei mir war es so, ich selber, also meinen ersten komplett eigenen Rechner, habe ich mir damals vom Geld meiner Konfirmation gekauft. Da war ich wahrscheinlich so um die 12, 13 Jahre alt. Und vorher war es dann immer, viele meiner Freunde hatten schon einen Computer, einen eigenen, ich wollte auch endlich einen eigenen Computer hatten, aber immer noch quasi beim Familienrechner steckte da fest. Und mein erster Computer, so spec-wise, ist halt irgendwie echt krass mehr als das, was du da gerade erzählt hast. Also ich bin direkt mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher gestartet. Oh. Ein Pentium 4 klemmte da, glaube ich, drin. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Eine Radeon-Grafikkarte mit, waren es 256 MB Speicher? Nee, pass auf, nee, 256 MB Speicher war, glaube ich, wie viel Speicher hatte die GT 8800 von GeForce damals? 256? Genau, ja, nee doch. Oder waren es 512? Es gab, glaube ich, 2 Ausführungen sogar. Ja, da war schon mein Rechner danach. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Speicher damals die Radeon-Grafikkarte hatte, die da drin steckte. Aber es ist natürlich, wenn du das so vergleichst, so von der Ausstattung her, echt Tag und Nacht, ne? Das ist Tag und Nacht, ja. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Tomb Raider 4 ist November 99 gekommen. Das heißt, die Demo irgendwie wenige Wochen vorher, das heißt, ich muss so 10 gewesen sein, ungefähr. Aber das Ding ist, also warum ich erstmal überhaupt... Und übrigens, ich muss mich korrigieren, der harte Sprung war nicht 214 MHz, sondern 233. Ah, ist klar. Es ist so, klingt das so wenig, aber ist dann doch so viel, ne? Also, ja. Aber jetzt sind wir schon, wir wollen ja eigentlich über das Internet reden. Richtig, Internet. So, und warum bin ich jetzt auf den ersten Computer gekommen? Weil das für mich auch so war, so endlich in einem Computer haben, endlich machen, was ich will. Ne? Also unbehelligt von Eltern und so. Und für mich war so ein Ding, ich wollte mir Musik runterladen. Ich wollte endlich, also da war dieses Unrechtsbewusstsein, was das angeht, noch nicht so da. Nee. Sprechen wir es eigentlich schon in die Vorratsdatenspeicherung rein? Ich weiß nicht, inwiefern das rückwirkend läuft. Mhm. Also ab 1. November tritt das Ding in Kraft, soweit ich weiß. Boah. Hm. Jedenfalls, und das war so, das weiß ich noch, also ich war vorher beim Sohn meines Patenonkels mal da und der hat dann irgendwie, also bevor ich einen eigenen Rechner hatte und irgendwelche Peilungen davon hatte und der hat dann angefangen, Songs aus dem Internet runterzuladen und hat mir eine CD gebrannt mit ein paar Tracks drauf, unter anderem natürlich die besten Tracks von Nickelback und so ein Kram. Ich hatte damals einen fantastischen Musikgeschmack, wie heute eigentlich. Ja, was ist aus dem, was? Nein. Ich wollte gerade fragen, was ist aus dem fantastischen Musikgeschmack denn geworden? Na gut. Und das fand ich total geil einfach, weil war ich total begeistert von Musik und habe mir auch Geld für Platten ausgegeben, also nicht Platten, sondern CDs ausgegeben. Und dann diese Möglichkeit, die mir der PC dann eröffnet hat, quasi mir alles aus dem Internet runterladen zu können, was ich wollte, das war eine Aussicht, die mir sehr gefallen hat. Und dann gab es ja auch so Programme, also die hießen ja Kazaa und also zu meiner Zeit jedenfalls, vorher gab es ja auch noch Napster und Bearshare und E-Mule und so. Also alle eigentlich diese torrentbasierten Geschichten, das war schon was. Das war, oh ja, ey. Damit habe ich auch angefangen. Ich weiß noch, dass ich regelmäßig neidisch auf Freunde mit ISDN schon geschaut habe, die dann über Kazaa auch anfänglich und E-Mule runtergeladen haben oder E-Mule, ja, wie es natürlich hieß. Und einer meiner Kumpel hat über WinMX geladen. Ich habe danach nochmal gegoogelt. Das muss damals schon ein unfassbares Nischending gewesen sein, obwohl es im Prinzip das Gleiche gemacht hat wie alle anderen Tauschbörsen auch. Und darüber habe ich dann begonnen, einzelne Musikstücke runterzuladen und war davon begeistert, weil es auch relativ schnell eigentlich ging mit 56K. Mhm. Also ich würde sagen, so die durchschnittliche MP3, die hatte ich so in einer Stunde geladen oder sowas. Ja. Das war schon der Hammer. Und dann habe ich mir natürlich daraus auch ganz wilde Hoffnungen gemacht. Ich so, okay, wenn ich die MP3 jetzt laden kann, dann könnte ich natürlich jetzt auch einfach hier nach Spielen suchen und die Stück für Stück immer wieder runterladen. Und dann stand da plötzlich so eine mehrere Gigabyte große Zahl, stand dann da. Und daneben meine mickrige Downloadgeschwindigkeit. Und ich wäre wahrscheinlich in Jahren nicht fertig geworden mit dem Ding. Aber solche Hoffnungen habe ich mir damals gemacht. Ich weiß noch damals, ach Gott, nein, damals ist schon wieder Bullshit. Nein, es ist eigentlich so, ich erinnere mich gerade daran, wie es mal als Bioshock veröffentlicht wurde, der erste Teil. Mhm. Dann war über Torrents und so, war es eine Demo oder sollte es das ganze Spiel sein? Ich glaube, das war, die Leute waren so scharf auf eine Demo oder so von dem Ding, dass sie selbst da auf den Torrent-Seiten danach gesucht haben. Da hat irgendjemand halt eine Datei entsprechend benannt und das war ein 1 Gigabyte großer Virus, den sie Leute runtergeladen haben. Natürlich. Das war sogar eine Meldung wert damals. Da haben die Presse drüber geschrieben. Das ist mir irgendwie einfach im Kopf hängen geblieben. Aber das ist schon wieder, Bioshock ist schon wieder eigentlich so jung noch, ne? Also. Ja. Insofern. Nee, und das war irgendwie so, aber aus mir ist eigentlich dann doch kein so großer Sauger geworden. Also, ich hab's dann auch gemacht, aber nicht in dem Maße, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Aber es lag einfach daran, weil ja auch LAN-Partys so mega der Umschlagplatz waren. Also, du bist ja nicht nur auf eine LAN-Party gegangen, weil du mit Leuten zocken wolltest, sondern auch, weil du einfach File-Sharing bis zum Umfallen betreiben. Ja, natürlich. Du hast einfach einen Ordner mit deinem Namen im Netzwerk freigegeben und dann war Hi Nun. Dann hat jeder gezogen, bis der Router geraucht hat. Ja, der Router, sag ich schon, der Switch. Oh, das ist. Und am Anfang war es so Musik und irgendwann waren die Bandbreiten auch groß genug und dann konntest du dir Filme runterladen. Und dann haben da die Filme die Runde gemacht. Und ich weiß noch genau. Triple X war bei uns im Freundeskreis unglaublich beliebt. Und der ging vielleicht rum, ne? Und dann musste, aber dann sah er zuerst total crappig aus und dann mussten wir uns noch den DivX-Codec runterladen und auf einmal sah das so crisp aus und so gut. DivX war der Hammer. Ich glaube, diesen Film habe ich irgendwie dreimal gesehen, einfach nur, weil ich ihn so on-demand auf meinem Rechner zur Verfügung hatte. Und ey, ich war auch irgendwie 14 oder so, da fand man Triple X auch noch richtig geil. Ey, ich weiß noch, dass ich war schon damals so ein ekelhafter Snob, dass ich mir die raubkopierten Filme nicht angeguckt habe, weil die so scheiße aussahen. Ja, aber das war der Punkt, dass Triple X. Also Matrix, ich weiß, Matrix war bei mir der erste raubkopierte Film, den ich mir freiwillig angeguckt habe, weil der richtig geil DivX kodiert war. Und den habe ich mir auch 500 Mal angeschaut. Der hatte nämlich, wie man sagte, DVD-Qualität. Genau, DVD-Qualität. Das ist ja auch, ne, also damals, um die Qualität von Filmen zu bestimmen, hast du gesagt, der ist DVD-Qualität oder der hat nur YouTube-Qualität oder so ein Kram. Also, YouTube-Qualität, ey, das ist ja schon wieder viel zu fortschrittlich, Thomas. Damit konnte ich damals nichts anfangen. YouTube, ey, wann war das? 2006? 2006 ging's los, ja. Ja. 2006? Das war ein Jahr vor dem Abi, Junge. Ja, aber das war doch trotzdem, habt ihr das nicht so genannt damals? Ich meine, du machst jetzt einen Zeitsprung, aber... Nee, irgendwie nicht. Doch, bei uns war der Begriff. Also YouTube war bei uns nie Qualitätsmaßstab sozusagen. Doch, bei rumgereichten, draufkopierten Filmen war das bei uns auf jeden Fall. Also wenn du irgendwie noch irgendwelche alten Leichen im Keller hattest, eben gerade sowas wie Matrix oder so, was ja auch echt rumging damals und teilweise auch in extrem crappiger Qualität, dann wurde das bei uns einfach alles in einem Topf unter YouTube-Qualität zusammengefasst. Ich weiß noch, was gerade an Videomaterial rumging wie nix, war einfach Lord of the Weed und Sinnlos im Weltraum. Das war auch so herrlich. Also das sind auch wieder diese Stücke Netzkultur, die irgendwie auch so eine ganz bestimmte Nische reingehen. Und hier, genau, Gamers Day war auch damals noch mit dabei. Ja, klar. Cheat Report auch noch. Oh, genau. Kannst dich daran erinnern? Der Cheat Report, genau. Ja, und was ich auch total faszinierend finde, Darude Sandstorm. Wie das jetzt nochmal ein Revival feiert. Ja, das stimmt. Also, das war damals schon. Ich weiß nicht, wann das jetzt die letzten Monate oder Jahre aufgekommen ist, aber auf einmal läuft in Gaming-Related Kram wieder ganz viel Sandstorm. Und die Leute, ich meine, es ist ja ein Meme an sich geworden, zu fragen, what's that song und so weiter. Und das wird ja auch heute wieder benutzt. Aber und als ich das dann aber jetzt vor ein paar Monaten erstmal gehört habe, habe ich gedacht, so, Moment, das kennst du doch von damals, ne? Also warum feiern das die Leute jetzt so? Das ist doch irgendwie so ein alter Hut von vor anno dazu mal. Es ist echt wieder aufgekommen. Ich weiß auch nicht warum. Das müsste man mal recherchieren. Es ist natürlich auch einfach ein verdammt guter Song. Ja, muss man neidlos anerkennen. Ey, das Ding ist ein Ohrwurm bis zum Geh nicht mehr. Also das ist, finde ich aber cool, dass es wieder so hochgekommen ist. Ja, keine Frage. Also ich kenne das so aus irgendwelchen Frag-Videos, Counter-Strike oder so. Ja, hey, Frag-Movies. Ah, die gingen aber auch rum wie sonst was. Ja. Dauerbrenner war bei uns The One. Ja, natürlich. Vom Counter-Strike-Spieler mit dem Namen Neo, der abgezerrt hat ohne Ende sowas. Das war damals, man wusste gar nicht, dass Menschen sowas veranstalten können mit einem Spiel. Aber das war auch so die Zeit, in der in Frag-Movies noch wenig so Trance-Zeug und sowas benutzt wurde, sondern hier Nordic Melodic Metal und schieß mich tot. Hier Blind Guardian, nee, Quatsch. Wie hießen da die Norweger mit der Opernsängerin? Sag doch. Nightwish. Nightwish, genau. Also ein Frag-Movie ohne Nightwish war nicht denkbar. Das ging nicht. Das ist schreckliche Musik. Auch heute in meinem Freundeskreis ging die auch rum. Und das ist schreckliche Musik. Sorry, guys. Das war der Hammer. Ja, und gerade so Lord of the Weed, Sinnlos im Weltraum, das hat man natürlich geschaut bis zum Umfallen. Also war Sinnlos im Weltraum bei euch eine Nummer? Nicht so sehr. Also bei uns war wirklich, also der absolute König war Lord of the Weed bei uns damals. Ja, das konnte man natürlich auswendig mitsprechen. Ich weiß noch ganz genau. Natürlich hast du das 10.000 Mal geguckt, ne? Auch auf LAN-Partys immer zusammengesetzt, schön Lord of the Weed angeschaut. Und dann saßen wir irgendwann, ich saß im Musikunterricht, und dann haben wir über Filmthemen gesprochen, also musikalische Themen. Und haben wir uns zwecks dieses Faches nochmal die ersten 15 Minuten von Herr der Ringe angeguckt. Für den Score. Und wir saßen in der letzten Reihe und haben das Ding einfach 1:1 nachsynchronisiert und haben uns so gefeiert dabei. Also wirklich, wir hatten uns ja das Thema für die Sendung überlegt und ich hab's jetzt irgendwie gestern Abend, da habe ich's nochmal geguckt. Jedenfalls den ersten Teil. Und ich kann mir nicht helfen. Ich find's immer noch lustig. Also. Ja, also es ist auch irgendwie gut geblieben, ey. Das macht umso tragischer, dass es nie einen zweiten Teil gab. Also es gab doch nie den vollen zweiten Teil. Es gab immer einen Trailer und so ein paar unfertige Sachen, die irgendwie an die Oberfläche gequollen sind. Aber die haben den zweiten Teil nie komplett fertig gemacht, weil das Studio, welches ist das denn eigentlich? Ist das Legendary? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall das Studio hinter den Herr-der-Ringe-Filmen war dann doch dahinter, dass das nicht weiter verbreitet wird. Und das ist so schade. Das ist so ehrlich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Lord of the Weed viel öfter geguckt als den originalen Herr der Ringe, den Gefährten. Naja, ja, und auch weil er viel kürzer ist. Und dieser Film ist für mich auf ewig, also die ersten 20 Minuten dieses Films sind einfach auf ewig damit verbunden. Also das ist so wirklich so ein Stück Internet-Popkultur, das wird mir ewig nachhängen. Ich weiß noch sinnlos im Weltraum, was ja nun Star Trek ist. Also Star Trek The Next Generation wird da benutzt. Und die haben ja wirklich ganze Folgen nachsynchronisiert. Also eine Folge dauert ein paar 40 Minuten in der Regel. Und die haben Dutzende Folgen synchronisiert und da ihre eigene Sache drauf geschrieben. Und ich weiß noch, ein Kumpel von mir hatte sturmfrei. Und wir haben gezockt bis zum Blödewerden. Unreal Tournament 2004, Instagip gegen Bots. Und dann ging das immer im Wechsel hin und her. Hey, hast du Bock jetzt sinnlos im Weltraum? Ja, okay. Dann haben wir uns auf die Couch gefläzt und irgendwie unser Glas Cola getrunken und ein paar Chips gegessen und dann sinnlos im Weltraum geschaut. Und dann so nach anderthalb, zwei Folgen, hey, hast du Bock mal wieder UT? Und dann sind wir wieder in das obere Stockwerk gelaufen und haben noch ein paar Bots umgelegt. Mit der Kugelmaus, sag ich dir. Boah, bam, mit der Kugel, ihr seid aber hardcore. und so ging das die ganze Nacht, ey. Oh, das war so schön. Ging euch das auch so, dass ihr euch mit der Gamer's Day irgendwie total identifizieren konntet? Also, das war einfach so. Nee, tatsächlich nicht. Nee, echt nicht? Oh, Gamer's Day ging auch nicht so krass rum. Also, auf unserer 4-5-Mann-Laden-Geschichte da, ja, da kannte das jeder, da hatte das jeder. Aber so drüber hinaus hat das nicht so groß die Runde gemacht. Also, bei uns war das total das Thema. Und alle Leute haben das Ding gefeiert. Also, das war. Aber ja, dass das großartig war, ist ja auch keine Frage. Also was da an Produktionsmitteln drin gesteckt hat, das war gefühlt damals TM. Ja, für die Zeit. Auch für das Thema auch war das unfassbar. Das Ding ist immer noch besser geschnitten und hat bessere Gags als so ein manches YouTube-Video von heutigen YouTube-Menschen. Also das stimmt. Von irgendeiner Bibi oder so. Get off my lawn! Und was auch noch rumgereicht wurde, dann oft auf selbstgebrannten CDs noch, nicht DVDs, weil DVD-Brenner hatte ja niemand, da gab es DVD teilweise noch gar nicht, waren die Videos von, ich vergesse immer, wie man sie ausspricht, Team Ryoku, Arioku, irgendwie so. Ja, warte, da klingelt irgendwas. Das war nämlich so eine Martial-Arts-Truppe, die schon damals recht groß waren und immer ihre berühmten Friday-Night-Videos gebracht haben, wo sie halt bei sich in der Fitnessbude quasi waren und da gefreestylt haben mit Moves, also trainiert haben einfach. Und heute sind das total erfolgreiche Leute, also die machen Stunts und Choreos für Filme wie The Raid 1 und 2 und sowas. Also absolute Profis sind das. Und das waren halt noch so die Aufnahmen, als sie noch nicht so big im Business waren sozusagen. Und im Hintergrund, mit irgendeinem New Metal Track unterlegt war das immer. Und dann hat man sich das angeschaut, was die mit ihrem Körper gemacht haben, wie absurd das war einfach nur. Und da gab's irgendwie zwei Videos von, also jedenfalls zwei, die wir hatten. Und die haben wir uns halt einfach hunderte von Malen angeschaut. Ja, damals war man auch. Weil YouTube gab es nicht. Man war auch nicht so übersättigt einfach. Also man muss ja wirklich sagen, heutzutage, wenn du über Reddit oder so scrollst, du siehst so viel kranken Scheiß, im Guten wie im Schlechten, aber man wird total abgestumpft. Also es ist irgendwie, da muss schon jemand was richtig, richtig Außergewöhnliches machen, damit man sich noch irgendwie beeindrucken lässt. Und damals war das irgendwie viel einfacher, weil man noch nicht so viel gesehen hatte. Es war viel leichter, einen zu faszinieren. Aber sag mal, wollen wir vielleicht auch mal vom Spielen und so, obwohl ich sehe gerade, das, worauf ich jetzt einschlagen wollte, das hat auch was mit dem Spiel zu tun. Ja, aber man muss dazu sagen, wenn wir über unsere Anfänge im Internet reden, dann geht es natürlich auch um Spielen, weil es ist ja, das ist ja die ganze Kultur und das ist ja auch ein Großteil der Grund gewesen, warum ich überhaupt einen Computer haben wollte. Ich wollte endlich zocken können. Also auf jeden Fall. Ich wollte Counter-Strike spielen, ich wollte Battlefield spielen und das ist ja auch einfach ein ganz, ganz großer Teil gewesen, weil damals, also das Internet hat sich auch viel um Spielen gedreht. Also gerade so, wie wir es heute haben, mit Sachen wie Reddit und so, die gab's ja damals einfach noch nicht. Ne? Also, und dann hast du dich auch in denen, und du musstest ja, wenn du irgendwelche Informationen haben willst oder dich über Sachen informiert hast, dann hast du auch ganz gezielt nach denen gesucht. Und wenn deine Interessen eben Gaming waren, dann hast du dich auch eher nur so in diesen Bereichen überhaupt erst bewegt. Ne? Also richtig. Heute ist irgendwie das Serendipity-Ding, dass du auf irgendwas stößt und was auch immer, viel, viel größer, weil das Netz auch viel, viel größer ist. Ne? Ja, vor allen Dingen hat sich das Netz an sich verändert. Also Web 2.0 klingt jetzt schon verdammt angestaubt, aber das ist eben das, was es erst möglich gemacht hat. Also fang ruhig mit deinem Thema an. Ja, und zwar habe ich hier drin stehen, erste Accounts im Internet, so richtig mit registrieren und so. Hm. Was dann natürlich auch so ein bisschen mit bei mir jedenfalls eingeht, mit meinem ersten richtigen Nickname. Obwohl, eigentlich ist es der zweite. Ich kann dir mal die Geschichte von meinem ersten erzählen, bevor ich auf jetzt Internet-Accounts komme. Und zwar, das ist auch eine alte LAN-Party-Geschichte. Und zwar haben wir quasi einen kleinen Clan aufgemacht, einen Counter-Strike-Clan. Wir wussten nicht, wo wir damit spielen sollten, weil wir hatten ja alle kein Internet. Aber Hauptsache erstmal einen Clan. Andere Clan zu einem War einladen und dann kommen die alle mit dem Rechner vorbei und dann noch jemand von der ESL anrufen, dass er doch bitte vorbeikommen solle. ESL kannten wir damals noch nicht mal. Hat ihn nicht trusted. Naja, auf jeden Fall haben wir überlegt, wie wir uns eigentlich nennen sollen, also auch Nicknamenmäßig. Und also I shit you not. Aber wir haben dann alle geschaut, was haben wir eigentlich für T-Shirts an. Und ein Kumpel von mir hatte ein Krombacher T-Shirt an, was er irgendwie von seinem Vater rumliegen hatte. Da hat der sich halt Krombacher genannt. Das kann ich hier gerade nicht. Weißt du, wie ich zu meinem ersten Nickname gekommen bin? Na, ich bin noch nicht fertig. Ja, komm. Ich war ja nicht Krombacher. Ist okay, weiter. Und ich hatte halt damals die kennst du bestimmt auch, diese Retro-Marken-Shirts irgendwie mit diesem Gesicht von Brandzwieback drauf. Ja. Und dann hatte ich auch ein T-Shirt von Klosterfrau Melissengeist. Und das hatte ich in dem Moment an. Und dann habe ich mich halt Klosterfrau genannt. Und dann hatten wir das spektakuläre Clan-Tag DHD. Natürlich schön mit eckigen Klammern und ist gleich so ein Minus und so weiter. Rundrum. Und DHD stand für Deutschlands Horst Dyers. Ich kann kurz erklären, was das ist und dann kommen wir zu deinem Nick. Und zwar ging die Geschichte auch darum, die ein Kumpel erzählt hat. Und zwar hat er von einem Fahrzeug erzählt, das quasi vorne wie so ein Kuhfänger dran hat. Und damit würden die in den USA einfach über die Felder fahren und Kühe umlegen. Und diese Trucks würde man dann Horst Dyers nennen, weil ihm Killers in dem Moment nicht eingefallen ist. Und deswegen hat er quasi Deutschlands Pferdesterber haben wir uns dann genannt, weil er einfach diesen Gag quasi rausgehauen hat. Ja. Und so kam ich zu DHD Klosterfrau. Ja, ich finde das, ich muss nur gerade, weil du gesagt hast, wir sind auf unsere Nicks gekommen, darüber, dass wir auf unsere T-Shirts geguckt haben, weil ich genauso auch auf meinen ersten Nick gekommen bin. Ganz genauso. Das war das erste Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich mich irgendwo angemeldet habe und dann ein Nickname von mir erwartet wurde. Das war, ich glaube, so richtig bewusst, wo es relevant wurde für mich und so dieser Gedanke kam, du musst dir jetzt einen Nicknamen aussuchen, mit dem du dich dann im Internet bewegst. Das ging dann irgendwie bei ICQ bei mir los. Vorher irgendwie beim Online-Zocken und so, kann ich mich gar nicht daran erinnern, mit welchem Namen ich da unterwegs war. Wenn ich mich überhaupt drum gekümmert habe. Vielleicht habe ich auch einfach nur den Random-Generated-Namen gehabt, der da verpasst wurde. Ja, Player. Und, ja, genau, Player 73, bla, so. Und dann aber, als es zu ICQ ging, da wollte man ja einen coolen Nickname haben. Muss es denn ja auch anderen, muss ja irgendwie gefunden werden können und so. Und dann hatte ein Kumpel von mir ein T-Shirt an und da stand einfach nur Inside 7 drauf. Also Inside und eine 7. Ja, und das okay. war dann, ich fand das, und das hatte irgendwie keine Bedeutung. Es war einfach nur so, das klingt irgendwie cool, das sieht geschrieben auch ganz cool aus, dann gekauft. Ja, klar. So, und dann war ich ab dem Punkt Inside 7 unterwegs. Ja, und eigentlich in der Abwandlung davon bin ich, bis vor wenigen Jahren habe ich da immer noch mitgespielt. Und wenn ich heutzutage irgendwo für Gaming Nickname brauche, dann nehme ich den tatsächlich auch immer noch her. Allerdings halt in der Abwandlung, dass ich es irgendwann gekürzt habe, einfach nur auf i7. Und weil ich es irgendwie cool fand und fresh, habe ich noch einen Punkt Exe dran gehängt. So wie andere Leute klein x, groß x, klein x gemacht haben und dann ihr Nickname und dann nochmal da quasi Klammer drum, habe ich es i7.exe genannt. Aber das war auch bevor Intel angefangen hat mit ihren i5, i3 und i7er Prozessoren. Nur um das mal hier, ne? Anzeige ist raus. Powell did it first. Und ja, das war's dann tatsächlich. Also auf LAN-Partys habe ich mich immer noch Geiler Keiler genannt. Natürlich. aber ansonsten finde ich es interessant, weil ich mir damals einen Nickname gesucht habe und dem bin ich eigentlich, bei dem bin ich verblieben. Ja, nee, ich nicht. Nee, wie viel hast du durch? Naja, also so, ich beim dritten bin ich, glaube ich, gerade. Aber ich kann ja mal die Geschichte nach Klosterfrau erzählen, weil dann, wo man Internet hatte, war natürlich plötzlich eBay eine Option. So Dinge kaufen und ersteigern, das war damals revolutionär. Ich wollte mich auf jeden Fall anmelden, weil ich mir was kaufen wollte. Ich wollte mir was ersteigern. Was wolltest du denn haben? Freelancer, das PC-Spiel. Diese Weltraumsimulation oder Arcade, war eher arcadisch statt Simulation. Aber dieses Weltraumspiel auf jeden Fall. Das war der Hammer. Ich wollte es unbedingt haben und dafür habe ich mich bei eBay registriert. Dann wurde ich plötzlich gefragt, nachdem ich E-Mail-Adresse und alles eingegeben habe. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich höre zu. Gut, weil mein Skype irgendwie gerade rausgeflogen ist und jetzt wieder da ist. Naja, auf jeden Fall, eBay hat mich nach E-Mail-Adresse und allem gefragt, habe ich alles angegeben, plötzlich Benutzername. Wie willst du genannt werden? Oh, es war schwierig. Ich wusste es nicht. Das war wirklich schwierig, weil das ist auch generell, also dieses Nutzernamen sich suchen, das war A, die Möglichkeit, dir einfach einen komplett neuen Namen zu geben. Und der sollte dann ja auch cool sein. Und der soll auch vorzeigbar sein und mit dem will man sich auch identifizieren und dann stehst du da und sollst irgendwas aus dem Nichts hervorstampfen. Ne? Ja, richtig. Aber das war eBay natürlich klar und die haben dir einen sehr praktischen Nutzernamensgenerator hingestellt. Clever. Also, und der hat dich dann so coole Fragen gestellt, hat dir dann so coole Fragen gestellt wie: Was ist dein Lieblingstier? Was ist dein bestes Hobby und sowas? Und Lieblingstier habe ich Sheep angegeben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum. Also Schafe auf Englisch. Schaf auf Englisch. Ich glaube, dass es am Spiel Sheep lag. Kennst du das? Nee, das sagt mir gar nichts. Also man spielt quasi einen Hirten oder ich glaube einen Hund sogar, der quer über eine Map Schafe zurück in den Stall treiben muss und die halt auf einer gewissen Route entlang zurück müssen. Was damals auch richtig cool war. Und ich glaube, das lag in dem Moment vor mir. Also habe ich Sheep bei Lieblingstier eingegeben. Und mein größtes Hobby war natürlich Computer. Natürlich. Und so da, es gab dann am Ende. Es gab mal eine Zeit, da war Hobby Computer legitim. Das stimmt. Und dann hat mir dieser Generator unter anderem den Namen Computersheep ausgespuckt. Also, er hat unfassbar viel Generierungsarbeit geleistet und beide Antworten aneinander geklatscht. Und ich dachte mir, hey, das ist... Du bist so ein Computersheepel. Ding, ding, ding, ding, ding. Und habe mich mit dem Namen Computersheep auf eBay angemeldet. Das war, ja... Und dann habe ich mir auch Freelancer tatsächlich ersteigert, war dann im Ferienlager, kam zurück in freudiger Erwartung, jawohl, jetzt ist Freelancer da. Und was sehe ich? Raubkopie. Das war einfach eine Hülle ohne Cover mit einer CD drauf, wo mit Prittstift ein Cover draufgeklebt wurde. Boah, scheiße. Und ich habe es natürlich trotzdem in den PC geschoben. Und auf der CD war dann das normale Spiel plus ein Ordner mit einem Crack dafür drin. Und daraufhin habe ich dem eBay-Verkäufer eine negative Bewertung gegeben. Was in dem Moment mir nicht ganz klar war, dass das auf eBay dann doch eine sehr radikale Maßnahme ist. Dann hat 3 Tage später oder so das Telefon geklingelt. Meine Mutter meinte, hier ist der Typ von eBay dran, wo du das gekauft hast. Der hat dich wirklich angerufen. Dann hat er im Telefonbuch gesucht, so lange, bis er mich gefunden hat wahrscheinlich. Und hat dann gemeint, was die negative Bewertung denn soll. Und es stand doch ganz klar im Text, dass es sich um eine Sicherheitskopie handelt. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut und Gott, war mir das peinlich. Das stand da wirklich drin. Ja. Aber wirklich, dass Leute einen dann auch noch anrufen, das wird mir ja gar nicht in den Sinn kommen. Boah, wie alt war ich denn? Ich würde sagen 14, 15 oder so. Hätte ich ja mega Schiss bekommen, wirklich. Boah, ey, mir ging so die Jemand aus dem Internet ruft mich an. Na, und vor allen Dingen, also offiziell war ich natürlich zu jung für eBay. Das ist ganz klar, dass da nicht mein richtiges Geburtsdatum drin stand. Ich meine, das hat jeder gemacht, aber trotzdem. In dem Alter malt man sich dann vielleicht auch noch mehr aus, was jetzt plötzlich passieren kann. Und so wurde ich zum Raubkopie kaufenden Computer-Thief. Und mit welchem Namen warst du dann auf Servern unterwegs und hast gespielt? Was war dein Unreal Tournament-Nickname? Computersheep war quasi so der Übernick. Der Übernick. Und dann der Übernick. Und immer wenn ich gezockt habe, dann habe ich mich immer Sternchen-Sheep oder Sheep-Sternchen oder sowas genannt. Also immer so quasi eine abgekürzte Version davon mit so einem Zeichen dran, um zu zeigen, das ist noch nicht alles. Freunde, ich bin nicht nur ein Schaf. Das ist noch nicht alles. Danke. Ich bin euch fest. Und dann war ich immer This is even my final form. Als Sonderzeichen Sheep unterwegs. Bis ich dann eines Tages auf einem Counter-Strike-Server im Match jemanden gefunden habe, der sich Norf genannt hat. N-O-R-F. Und ich dachte mir, hey, das ist aber falsch. Der Pinky von Pinky und Brain sagt das ganz anders. Und habe mich dann Narf mit 3 A genannt, um ihm zu zeigen, so sieht's aus. Hier hängt nämlich der Hammer. Dem hast du aber gegeben. Und seitdem hat mich dieser Name nicht wieder losgelassen. Und ich heiße seitdem Narf mit 3 A. Nein, das stimmt gar nicht. Ich hieß seitdem Narf mit 1 A, aber natürlich... Ja, der ist schon vergeben überall, ne? Natürlich ist der überall schon vergeben und dann musste ich natürlich variieren. Und dann wurde aus Narf mit 1 A Narf mit 3 A. Ja, da hast du es ja mal wirklich gezeigt, ne? Hast du dann auch noch per Chat-Command irgendwie so einen krassen Sound oder so abgespielt auf dem Server, damit er es auch richtig abbekommen hat? Was hat man denn damals? auf den Counter-Strike-Server war das denn so, dann wolltest du einen Server joinen und dann musstest du erstmal irgendwie 50 MB Soundfiles runterladen. Ja, genau, die Quake 3-Sets und die UT und die UT-Sounds und so weiter, die du alle schon 3 Trilliarden Mal runtergeladen hast, aber weil jeder die natürlich anders benannt hat. Du sie nochmal runterladen musstest. Nur um dann bei einem Headshot zum 12. Mal I am the one and only zu hören. Ja, aber ich fand das ja auch cool, ne? Man hat es ja immer wieder gerne. Ja. So war es ja nicht. Ja, und da gab es auch diesen Jesus hatte Latschen an Song, der immer wieder abgespielt wurde. Wie war das nochmal? Den kenne ich nicht. Ich glaube, es war damals von Die Doofen oder so. Jesus hatte Latschen an, Jesus war ein guter Mann, oder so. Monster Kill. Ja, und dann war aber auch, um jetzt eine kleine Klammer zu machen, da war auch Darude Sandstorm immer gut mit dabei, ne? Ja, nee, bei mir nicht. Bei dir nicht? Nee, also bei mir kam das tatsächlich, ich glaube durch irgendeinen Frag-Movie bin ich tatsächlich drauf aufmerksam geworden, aber was so das Zocken angeht, also das aktive Zocken auf Servern oder sowas, bin ich da tatsächlich nicht mit in Berührung gekommen. Wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, dass es gab irgendwie einen Counter-Strike-Server, auf dem jeder mal war. War das Frittenbude? Ja, die Frittenbude, ne? Auf jeden Fall. Genau. Ah, war das schön. Da hat man aber tatsächlich auch gerne mal gewartet, dass dann Slot frei wurde. Ja. Man ist dann nicht einfach so auf einen anderen Server gegangen. Man hat dann erst nochmal ein paar Mal auf Refresh gedrückt und geguckt, dass man da in die Queue reinkam. Ich gucke gerade mal so auf unser, wir wollen noch mal ein bisschen über Internet reden. Ja, lass mal noch ein bisschen Internet machen, oder? Naja, also im Prinzip hängt das ja alles damit zusammen, das ist ja alles aus einer Abwesenheit von Internet entstanden oder eben der spärlichen Anwesenheit von Internet. Das ist ja alles ein großer Rattenschwanz. Also ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, mein eigenes Blog. The Meadows of André. Jawohl. Das knüpft eigentlich ganz gut an die Computerschiebsache ran. Weil irgendwann hat man halt angefangen mit Webseiten bauen. Ein Kumpel hatte sich aus dem Netz gezogen, Versionen von damals noch Macromedia Dreamweaver, als die Kiste noch nicht von Adobe gekauft wurde. Und Adobe Go Live war auch ein großartiges Programm. Das gibt's, ich weiß nicht, wie das Go Live heute heißt. Ich glaube, das haben die kaputt gemacht oder dicht gemacht, als sie die Dreamweaver-Bude übernommen haben. Auf jeden Fall waren das zwei Programme, mit denen man ohne HTML kennt, auch ohne HTML-Kenntnisse Webseiten bauen konnte. Hattest du damals eine eigene Webseite, eine eigene Domain gekauft? Was? Nein. Ja, ich war damals .de.vu, Junge. Ich war damals nicht im Webseitenbauen unterwegs. Nee, also das war bei uns ganz großartig, weil ein Kumpel von uns eben diese Programme hatte und damit auch vergleichsweise gut umgehen konnte und der hat sich selber eine Website gebaut und dann da diese Unreal Tournament Schriftart benutzt und im Hintergrund diese Matrix-Zeichen runterlaufen lassen und sowas. Also das war die absolute Hölle. Spielsicher. Neongrün auf schwarz war die Seite. André, jetzt sag mir doch mal und die URL. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's wirklich nicht mehr. Ich schwöre. Ich bin ja gerade auch in der Wayback Machine. Das können wir gleich machen. Ich möchte es wenigstens versuchen. Ich erzähle nebenbei weiter und ich schicke dir den Link. Sehr gut. Und auf jeden Fall haben wir dann damit begonnen, mit diesen Tools eigene Seiten zu bauen. Da waren halt Frames, der neue heiße Webshit. Also, dass man quasi sagen konnte, es gibt hier den Hauptbereich auf der Website, im Zentrum sozusagen. Und links das Menü ist in einem eigenen Frame, was gesondert geladen wird. Das heißt, da konntest du richtig geile Menüs bauen und die Seite wird dann in der Mitte geladen und das scrollt alles unabhängig voneinander. Und allein dieser technische Umstand, dass es mit ein bisschen Geklicke alles fertig war, war so mindblowing, dass wir, oder was heißt das wir, auf jeden Fall ich, alleine aus diesem Grund eine eigene Internetseite haben wollte. Ich wusste nicht, was darauf stattfinden sollte, aber deswegen wollte ich eine eigene Internetseite. Das halt zieht natürlich nach sich, wo kriegt man die? Braucht Webspace, wenn man seine eigenen HTMLs hochladen will und so weiter. Webspace bekam man damals nicht so leicht wie heute und vor allen Dingen nicht kostenlos. Einer der kostenlosen Anbieter war Lima City. Sagt dir das was? Ja, der Name sagt mir tatsächlich noch was. Lima City war ein Forum, was rund um solche Web-Development-Geschichten irgendwie aufgezogen wurde. Und das hat ein ganz besonderes System. Und zwar hat es Aktivität belohnt. Wenn man also sich aktiv unterhalten hat, Nutzern geholfen hat, Fragen gestellt hat und so weiter, hat man für jeden Beitrag und jedes Dankeschön und was weiß ich, Gulden bekommen. Gulden waren die Forenwährung. Mit diesen Gulden konnte man sich Dinge kaufen. Unter anderem Webspace. Ich glaube, Startpaket war bei mir 30 Megabyte oder sowas. Und dann konnte man sich, ich glaube, in 10er Schritten Megabyte dazu kaufen mit diesen Gulden. Der Webspace musste aber natürlich auch bespielt werden. Dafür brauchte man einen FTP-Zugang, der auch separat mit Gulden gekauft werden musste. Wenn man dann begonnen hat, das war nämlich meine erste Zeit, wo ich auch dann mit WordPress rumgespielt habe, brauchte man eine Datenbank, eine SQL-Datenbank, die man auch separat kaufen musste. Und da war halt aber nicht nur ich unterwegs von meinen Freunden, sondern auch ein paar andere. Und wir haben da echt gute Gesprächsketten am Laufen. Also wir haben uns ernsthaft unterhalten. Das war natürlich, das Ziel war einfach nur Gulden zu bekommen, aber tatsächlich sind dann da gute Unterhaltungen bei rausgesprungen, in die auch andere User mit eingestiegen sind. Ja, es ist aber eigentlich clever. Du lässt die Leute einfach dafür arbeiten und bezahlst sie in Webspace und SQL-Datenbanken. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Nee, das kriegst du heute echt nicht mehr hin. Ja, und so habe ich meine erste Website aufgesetzt und aus diesen Experimenten kam dann das erste eigene Blog tatsächlich, was ich mit WordPress gebaut habe. Und das brauchte natürlich einen Namen. Und damals hing ich noch in diesem Computerschieb-Ding drin. Und Schafe sind ja viel irgendwie so auf der Weide, Wiesenlandschaften. Ich merke schon, und was wenn wir uns das mal, wenn wir uns das mal eben übersetzen, dann kommen wir da bei Meadows raus. André, ich finde es sehr beeindruckend, wie du damals dir schon so eine wirklich kohärente Corporate Identity aufgebaut hast. Ja, das war's. Das ist der Wahnsinn. Da habe ich dann, weil es musste natürlich Englisch sein. Ja, natürlich. Das einfach The Meadows of André genannt, das Blog. Und ich weiß noch, der Header hatte so eine Grafik mit so einer Wiesenlandschaft. Das war so schön. Dann musste ich das Ding aber natürlich mit Inhalt füllen. Und habe dann da tatsächlich sowas wie Tagebuch geschrieben. Allerdings kein interessantes Tagebuch oder pseudo-interessantes Tagebuch mit meinen intimsten Gedanken. Mm. Sondern, ja, heute war ich wieder in der Schule und ich habe eine 3 bekommen. Und dann habe ich Englisch gehabt und dann bin ich wieder nach Hause. Und dann habe ich Pokémon geguckt. Punkt. Solche Einträge habe ich da sehr regelmäßig geschrieben. Und das war, sag ich dir, da war ich hart am Ausputzen. Aber André, ich habe jetzt immer noch die Wayback-Maschine offen. Du hast mir einen Link versprochen. Ja, guck doch mal in Skype. Ach so. Ach, ich habe meinen Computer auf D&D. Okay. Soll ich das jetzt hier vorlesen? Nein. Okay. Ich möchte hier keinen irgendwo mit reinziehen. Aber das ist doch eine DE-Domain. Ja, das ist die von einem Kumpel. Oh, wie gut. Der hat sich eine DE-Domain gekauft. Das sind ja noch Screenshots drauf von 2005. Ja, aber DE-Domains konnte sich natürlich nicht jeder leisten. Ich unter anderem auch nicht. Und deswegen war das höchste der Gefühle .de.vu. Das waren Gratis-Domains. Und das habe ich damals nicht begriffen, warum, aber das war ja gar keine DE-Domain, wie man sich vielleicht gedacht hat als Unwissender, sondern das war eine Subdomain der VU Top-Level-Domain, die kostenlos vergeben wurde. Und sowas konnte man sich dann einfach registrieren. Jetzt bin ich aber doch etwas verwirrt. Wozu ist jetzt der Link, den du mir da geschickt hast? Das war die Seite von dem Kumpel, der neongrün auf schwarz geschrieben hat. Ah nee, aber hier ist natürlich jetzt schönes Rot auf. Es ist auf jeden Fall wunderschön. Freak Connection. LAN. Die Freak Connection war unsere LAN-Party damals. Das lief auch darüber. Ah, ja, aber wie ist denn die URL von deinem Blog? Die kenne ich nicht mehr. Das also, ich jetzt auch gerade auch eine Google-Suche abgesetzt, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Schade. Das reiche ich vielleicht nach. Ich weiß, der ist wahrscheinlich nicht mehr online, weil das alles über diesen Lima City Account lief, der natürlich mit Sicherheit schon wegen Inaktivität irgendwie platt gemacht wurde. Ach, diese alten Webseiten. Ach so, ja, das Schwarz auf Rot ist auch der älteste Screen Grab, glaube ich. Und dann, echt, das ist der älteste? Das ist natürlich schade. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber das sieht schon so wieder so herrlich oldschoolig aus. Ah, dann gab es ja auch so Seiten wie vom Clan der Doppelnullen und so ein Kram. Boah, die Doppelnullen, ey. Die waren der Hammer. Boah, Lima City, lima-city.de. Account wurde archiviert. Du hast dich lange Zeit nicht mehr eingeloggt. Um Speicherplatz auf den Webspace-Server freizugeben, wurde dein Webspace daher ins Archiv verschoben. Dein Account oder dein Webspace wurde nicht gelöscht, Ausrufezeichen. Bitte fahre mit der automatischen Wiederherstellung fort, um deinen Webspace zu reaktivieren. Alles klar. Boah, das ist jetzt hier. Der Account wurde erfolgreich wiederhergestellt, wie nur den Link. Boah, krass, ich bin drin. Ja, liebe Zuhörer, ihr seid live dabei. Wie André in die Unti. Hier, komm jetzt. Wenn das funktioniert. Hier entsteht in Kürze eine neue Webseite. Verdammt. Das ist es nicht. Es kann aber auch sein, dass ich mehrere Accounts hatte. Ist ja alles verjährt. Hast du denn sowas gemacht? Du meinst Webseiten bauen? Ja, irgendwie. Nee, eigentlich gar nicht. Also wir hatten mal ein kleines eigenes Forum, also so ein Bulletboard von unserer Klasse damals, in der 7., 8. Klasse, in das wir reingeschrieben haben und uns ausgetauscht haben. Da habe ich auch mal mit Freunden zum Beispiel einen Text-APG gespielt, nee, was total der Stress war. Du musstest immer irgendwie eine Seite tippen. Und damals in der 8., 9. Klasse irgendwie eine komplette Seite zu tippen, war gar nicht mal so unanstrengend. Und dann hast du da halt irgendwie so eine Geschichte weitergesponnen, aber es hat leider auch nicht lange durchgehalten. Da war die Motivation nicht so groß. Und dann war ich natürlich auch auf Sachen wie DeviantArt unterwegs, weil alle meine Freunde waren auf DeviantArt und haben da irgendwelche tollen Zeichnungen hochgeladen. Und ich habe dann da meine Fotos hochgeladen, die ich gemacht habe. Und das war auch, ja, Aber ich habe geguckt, irgendwie, ich hatte im Vorlauf der Sendung nochmal geguckt, ob ich diesen Deviant-Account nochmal retten kann. Aber ich habe den wohl irgendwann mal gelöscht. Und wenn man nicht innerhalb von 30 Tagen Einspruch da einlegt, dann verschwindet der in den Untiefen des Internets. Ist das auch ist nicht ein mehr schönes neues Thema. Accounts löschen. Machst du sowas? Ich meine, ja, im Falle von Deviant habe ich es gemacht. Aber auch einfach, weil ich damals das Gefühl hatte, dass da zu viel Zeug von mir oben ist, dass ich es nicht rumliegen lassen möchte. Weil ich damals wirklich den Eindruck hatte, meine komischen Snapshots, die ich da irgendwie gemacht habe mit 7. und 8. Klasse, hätten irgendeinen künstlerischen Wert. Was natürlich nicht stimmte. Ansonsten, ich glaube, ich habe mal meinen Schüler-VZ-Account gelöscht. Da sind die aber zugrunde gegangen. Da sind die aber wirklich. Der Porwohl ist weg. Burn it to the ground. Ah, nee, ich war ja so ein Smartass und total lustig unterwegs. Und da habe ich irgendwann mal meinen Schüler-VZ-Account gelöscht und habe dann so einen Satire-Account aufgebracht, wo ich mir irgendwelche Fotos von Google gezogen habe und da irgendwie so ein Fake-Profil angelegt habe und mich dann einfach quer durch das gesamte Schüler-VZ durch die Leute geedit habe, weil mich damals schon aufgeregt hat, dass irgendwelche Leute Freundeslisten von 200 plus Menschen hatten und ich sage, ich kann doch alle gar nicht kennen und das sind doch keine echten Freunde. Und als Kommentar auf diese sozialen Missstände habe ich dann dieses Fake-Profil angelegt und sämtliche Profile als, hieß es damals Freundesliste? Was war das Wording da? Ist aber auch egal. Und hab dann einfach so viele Freunde. Ne? Ich habe so viele Freunde hinzugefügt, wie ich nur irgendwie konnte und hatte dann irgendwie vor ein paar Wochen über 1000 Freunde da und hatte einen sehr beliebten SchülerVZ-Account, der allerdings nie Output lieferte. Ja, aber was denn für ein Output? Es gab doch keinen Newsfeed. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Man musste regelmäßig auf die Pinnwand von Kontakten schreiben, um da irgendeine Art von Inhalt stattfinden zu lassen. Und ich kenne auch niemanden, der tatsächlich aktiv Gruppen benutzt hat. Also, Moment, das ist vielleicht falsch. Wir hatten im Freundeskreis 2 Gruppen, die wir aktiv zur Koordinierung von Aktivitäten genutzt haben. Das war noch Jahre, bevor Smartphones weit um sich gegriffen haben. 2005, 2006 rum, würde ich behaupten, haben wir uns primär über Schüler-StudiVZ koordiniert. Ja, das war bei uns aber auch so. Das ging dann auch über viel so. Ich kann mich gar nicht. Gab es private Nachrichten? Ja, ne? Es ist immer, ich weiß immer gar nicht, ob man sich da richtig dran erinnert. Ich hätte jetzt auch in der Sekunde, als ich es gesagt habe, ist mir auch aufgefallen, dass das SchülerVZ gar nicht so eine Timeline oder so hatte, wie man es jetzt von Facebook gewöhnt ist. Man kann sich soziale Netzwerke nur irgendwie nicht mehr ohne vorstellen. Von daher. Richtig. Ja, was macht SchülerVZ eigentlich gerade? Tot sein? Da passiert nichts mehr. Also man kann sich noch einloggen, das geht. Das habe ich neulich auch probiert. Allerdings, ja, nee, da läuft nichts mehr. Nee, man kann sich auch nicht mehr einloggen. Was? StudiVZ gibt es noch, aber wenn du auf schülervz.net gehst, dann steht da, liebe Schülerinnen und Schüler, wir machen es kurz, es ist vorbei. StudiVZ. 2013 schon? Oh. Von wegen, man kann sich da immer noch einloggen. Fuck. Vielen Dank für deine gute Recherche und deine wirklich. Dir kann man vertrauen als Quelle, André. 2013. Ja, ist halt schon ein bisschen her, dass ich recherchiert habe. mit der Schließung von all deinen Inhalten und Daten vollständig und unwiederbringend. Das ist ja fast ein bisschen schade, ne? Ich würde ja wirklich gerne jetzt nochmal in meinen SchülerVZ-Account von vor. Ja, es sind ja eigentlich schon fast 10 Jahre, ne? Das ist echt, das sind alte Accounts, ja. Oh, und wenn du auf StudiVZ gehst, dann sieht das Ding immer noch ganz genauso aus wie vor 5 Jahren, oder? Ja, genau. Also das hat ja den Besitzer gewechselt, irgendwann mittendrin. Und die wollten das Ding rebooten. Und es gibt auch schon ein neues Design, das kannst du, wenn du eingeloggt bist, mit so einem Schalter wechseln. Allerdings ist es nie zum Default-Design geworden. Und seitdem ist da auch nichts mehr passiert. Gut, hat sich auch einfach überholt. Ja, das ist over. Da macht man nichts mehr mit. Kannst knicken. Aber generell fand ich die Forenkultur damals, das hat mir auch immer gut gefallen. Auch wenn jetzt, ich sag mal, so wie in Reddit jetzt die Kommentare angezeigt werden, das ist unglaublich viel übersichtlicher, meiner Ansicht nach, durch das Upvoten und Downvoten und hier und da. Aber so damals in einem Forum unterwegs zu sein, das war schon eine schöne Sache. Ich war ja damals zum Beispiel im SpongeBob-Forum angemeldet und auch ein sehr aktiver Nutzer. Allerdings, das Interessante war, ich habe mich im SpongeBob-Forum angemeldet, gar nicht so, weil ich über SpongeBob reden wollte oder weil ich irgendwie großer SpongeBob-Fan war. Irgendwie, man hat es geguckt, ich fand es irgendwie lustig, aber es ist auch so eine, das war auch in so einem Alter, wo du eigentlich nicht zugibst, dass du irgendwie, oh, ich, die Comics sind nur für Kinder, gucke ich, da war es erst zugegeben, da wärst du so uncool gewesen. Das war ein absolutes Guilty Pleasure. Genau. Aber ich war trotzdem nicht für SpongeBob da angemeldet, sondern ein Kumpel von mir war ein großer SpongeBob-Fan. Und der war da aktiv. Und irgendwie bin ich darüber auf dieses Forum gekommen, das hieß SpongeBob. Und es war einfach sehr aktiv auch. Also für die Zeit hatte es eigentlich eine relativ große Anzahl von Usern. Ich könnte jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen, wie viele das waren. Und hat natürlich auch Off-Topic-Bereiche. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann war ich irgendwie für ein, zwei Jahre irgendwie immer in den Off-Topic-Bereichen mit diesem SpongeBob unterwegs, weil es mir eigentlich total egal war, dass es eigentlich ein SpongeBob-zentriertes Forum war. Ich hatte da irgendwie eine Community gefunden, die mir gefallen hat und wo ein gutes Klima war und da habe ich mich da quasi niedergelassen. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht, in so einem Forum aktiv zu sein. Und da hat es... Das kenne ich noch. Bei mir war das giga.de. Das Giga, was du gar nicht mehr richtig, was heißt gar nicht mehr, was du nie richtig kennengelernt hast. Nee. Noch mit dem hornalten Giga Green tagsüber, 5 Stunden live, montags bis freitags, 15 bis 20 Uhr. Und danach 2 Stunden lang, weiß ich gar nicht mehr. Später wurde das dann mit Giga Help gefüllt. Das war die Hardware-Sendung, das war ein Spin-off aus dieser Nachmittagssendung. Und Giga Update oder sowas haben die da genannt. Da haben die Politikfernsehen für junge Zuschauer gemacht, was ich damals ultra spannend fand, weil die das echt gut gemacht haben. Ich wünschte, ich könnte mich jetzt nochmal dran erinnern, wie das gelaufen ist. Da könnte man sich bestimmt was Gutes abschauen. Looking at you, Jugendportale. Und dann 22 Uhr Giga Games aus einem Container, so einer Containersiedlung quasi, mit dem Teufelskreis noch. So hieß das, weil diese Tische in einem, es waren 3 Bereiche und jeder Bereich hatte halt so einen großen Schreibtisch und die waren im Kreis oder im Dreieck, besser gesagt, angeordnet. Und das wurde der Teufelskreis genannt. Und damals war das war ja der Hammer. Also was da für Kommentare unter die Artikel gelaufen sind, hunderte, unter jeden Artikel, jeden Tag, Austausch über Mail mit den Moderatoren. Und im Forum ging halt auch, da ging es total ab. Und der Hammer war halt der Community-Spielplatz, hieß es, was im Prinzip das Off-Topic-Teil war. Und da konnte man posten, bis man blöde wurde. Boah, war das schön. Und da war ich eben relativ aktiv unterwegs, auch in den Themensektionen, Hardware damals auch viel. Ja, ich habe Giga erst mitbekommen, als es dann reines Web-TV war und du den Stream, dann ich habe den Stream irgendwie, ich weiß nicht, hast du auf den Link geklickt und dann hat sich der irgendwie im Windows Media Player bei mir geöffnet. Genau. Und dann hast du das darüber geguckt und die Qualität war auch total schrecklich. Aber das willst du machen, aber es war total herrlich. Also auch als sie dann mit Late Nights angefangen haben, das habe ich mit einem Kumpel zusammen wirklich jede Woche geguckt. Das war jede Woche das Highlight. Und dann hast du Late Nights geguckt und parallel auf ICQ dich darüber ausgetauscht. Das war, ja, also das lief bei mir eigentlich immer. Giga. Wenn ich irgendwie Idle hatte, es lief immer. Giga war bei mir damals, das wollte ich vor Freunden auch nicht zugeben, aber es gab eine Phase, wo ich gesagt habe, da hatten wir freitags immer sehr früh Schluss von der Schule. Und ich habe gesagt irgendwie, nee, ich kann nicht, meine Mutter will irgendwie noch mit mir was machen oder irgendwas in der Richtung. Und dann habe ich mich 15 Uhr vor den Fernseher gekloppt, weil ich wusste, okay, ich habe mir gerade Zeitraum geschaffen, ich kann jetzt bis 0 Uhr quasi durchgucken. Also ich habe die ganze Nachmittags-Live-Strecke durchgeschaut. Dann kam meine Mutter irgendwie nach Hause, weil die nach der Arbeit noch einkaufen war und sonst was. Und dann habe ich halt gegessen und so weiter. Und 22 Uhr, weil war ja Wochenende, Giga Games bis 0 Uhr. Was war das für eine schöne Zeit. Das war echt heftig. So, was haben wir noch auf unserer Liste stehen an schönen Themen? Aber wann warst du denn mit Klarnamen unterwegs? Wann hast du dich getraut? Das ist noch gar nicht so lange her. Ja gut, der SchülerVZ-Account war, glaube ich, der erste, mit dem ich richtig offiziell mit Klarnamen unterwegs war. Aber das hat natürlich auch, das war anders konnotiert, das SchülerVZ. Ja. Das war ja nicht irgendwas, wo man sich einfach mal so angemeldet hat. Das hat das hat direkt von Anfang an diesen Visitenkartenstatus irgendwie gehabt, bei uns jedenfalls. Und deswegen war das auch da gar keine Frage, sich mit Klarnamen anzumelden. Das war bei uns aber auch so. Also SchülerVZ war auch das erste Netzwerk, wo ich mich dann wirklich mit Klarnamen angemeldet habe. Und wirklich alles, also und wirklich jetzt den Klarnamen dem Nick vorzuziehen, das ist bei mir jetzt auch erst in den letzten Jahren wirklich entstanden. Also sonst war es immer wirklich, war der Nick präferiert. Und jetzt, ja. Ja, also besonders, wenn man halt öffentliche Profile hat. Ich weiß noch, ich habe mich im März 2009 bei Twitter angemeldet und war lange ohne Userbild unterwegs. Ich war einer der berühmten ein Bild von sich ins Internet hochzuladen. Also. Genau. Und auch nur mit Nickname, also mit Narov, 3xA. Und erst als ich so für mich begriffen habe, was Twitter sein kann und wie ich es nutze, da habe ich dann gesagt, okay, zumindest André P. Punkt und ein Bild von mir. Das war dann kein Problem, als ich die Sache begonnen habe, ernster zu nehmen. Und habe dann aber auch relativ schnell meinen kompletten Namen reingestellt. Mhm. Also Twitter hat bei mir tatsächlich viel, viel bewirkt, weil das auch so ein bisschen, das war so das erste Mal, wo ich so richtig gemerkt habe, dass es keine abgetrennte Welt mehr ist, dieses Online, sondern das ist keine andere Realität, sondern es ist die Realität, TM. Das ist das Digitale und das Analoge sozusagen, die Kohlenstoffwelt, wie Sascha Lobo immer sagt. Die sind miteinander verwachsen. Und warum soll man dann plötzlich da Unterschiede machen? Ja, ja. Ich gucke gerade nochmal hier über diese Liste und ich glaube, wir können jetzt mit einem letzten Thema schließen, was mich denn doch sehr interessiert, weil ich keine Ahnung habe, was du damit meinst. Porno-Paule. Ja, okay. Porno-Paule ist in einer Zeit entstanden, wo noch nicht alle DSL hatten bei uns im Freundeskreis. Und zwar ist Porno-Paule eine externe Festplatte. Die ihr Porno-Paule getauft habt. Die wir Porno-Paule getauft haben. Aber jetzt kommt der harte Twist. Da waren gar keine Pornos drauf. André, sondern wir haben dann kannst einfach du das mit dir vereinbaren, hier einfach so dreist zu lügen? Niemand sieht, dass ich meine Finger hinterm Rücken kreuze. Und da haben wir einfach unfassbare Mengen an MP3s und Filmen und Spielen durch die Gegend geschoben mit dem Ding. Und zwar haben wir uns im Freundeskreis immer regelmäßig einmal die Woche abends getroffen, unter der Woche. Das war, weiß ich nicht, das hat sich durch Zufall hat sich das ergeben und dann haben wir das einfach fortgeführt. Und dann hat jede Woche ein Neuer die Festplatte bekommen und musste sie in der nächsten Woche wieder mitbringen und was Neues auf die Platte geschoben haben. Außerdem. Und so ging das quasi immer durch die Gegend. Also, ich möchte nicht ausschließen, dass da auch Pornos drauf waren. Aber da wusstest du nichts von. Aber damit wollte ich nichts zu tun haben, natürlich. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Wenigstens wäschst du deine Hände. Genau, wenigstens wasche ich sie. Nee, aber also im Ernst, das hat unfassbar gut funktioniert. Das war besser als jede Tauschbörse, die ich je benutzt habe. Ja, aber also, wir hatten jetzt nicht irgendwie so eine Festplatte, die Runde gemacht hat, aber das war auch ein Grund, sich eine Festplatte überhaupt zu kaufen, eine externe. Weil an sich hatte man, also irgendwie, als ich dann in meinem Rechner eine 500 Gigabyte Festplatte hatte, da habe ich mich gefragt, wie ich die jemals im Leben vollkriegen soll. Und rein vom Platz her hätte ich keine externe Festplatte gebraucht, aber zum File-Sharing, da hast du eine gebraucht. Also ich meine, ich genau, weiß noch genau, bevor wir dann irgendwie externe Festplatten hatten, habe ich mal nur zum File-Sharing meinen Rechner rübergehievt zu einem Kumpel, damit wir die per Crossover-Kabel zusammenklemmen können und dann richtig schön File-Sharing betreiben können. Aber die Festplattengrößen, wo du es gerade sagst, ich weiß noch, mein zweiter Rechner dann, also nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, der erste, 200 MHz, 3 GB Festplatte, 16 MB RAM. Der zweite Rechner, den ich dann Jahre später bekommen habe. Ich meine, muss 2004 gewesen sein, war ein Aldi-Rechner. Es gab ja mal diese Phase von ein paar Jahren, wo der Aldi-Rechner quasi auf dem Consumer-Markt das Nonplusultra war. Das war Preis-Leistung, war das Ding ungeschlagen über Jahre hinweg. Und ich habe dann 2 Gigahertz drin gehabt, auch Pentium 4. Verzehnfacht. Verzehnfacht, genau. Und ich glaube, 256 MB RAM waren das damals. Ja. und eine 256 Gigabyte Festplatte. Boah, da hast du aber den Babbo mit. Das war der Hammer. Plötzlich gab es keine Grenzen mehr. Es ging so weit, dass ich einem Kumpel gesagt habe, mit dem ich damals sehr viel gemacht habe und auch gezockt habe und der auch schon immer gute Rechner hatte, aber ich plötzlich der war mit dem brandneuen Ding, habe ich gemeint, ey, weißt du, ich richte dir bei mir im Windows ein eigenes Profil ein. Oh. Ich krieg die Platte eh nie voll, da kannst du auch Spiele installieren und so weiter. So weit bin ich gegangen. Da warst du aber ein schöner Proto. Ja, hat natürlich nicht stattgefunden. Schön in die Nase gerieben, so, ey, komm. Ach komm, ich hab's ja, komm. Das war meine erste Reaktion, ey. Und das Ding hatte ich auch, das hatte ich richtig, richtig lang. Und habe mir dann zum Abitur, also nicht zum Abitur, sondern im Jahr meines Abiturs 2007, einen neuen Rechner selber zusammengestellt, der jetzt tatsächlich sehr lange noch sehr gut mitgehalten hat. Und dann, ja, ist mein Hauptrechner ja ein MacBook geworden. Und ich habe auch weniger gespielt und so. Und ja, also im Prinzip so richtig fette Rechner, mit denen ich auch die Spiele-Stories am Start habe und so, hatte ich nur 3. Ja, in dem Sinne hatte ich, ja gut, dann meine, bei mir waren es 2. Ne, mein erster PC und dann der zweite war dann, ja Moment, warte mal. Nee, ich glaube, ich habe Bullshit erzählt. Ich weiß nicht, von welchem Geld ich bin, also ich habe ja vom Konfirmationsgeld einen Computer gekauft damals. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das mein erster Computer war oder ob ich das Geld genommen habe und mir dann meinen Rechner selber zusammengebaut habe. Weil mein zweiter Rechner... Ne, es ist schwierig, weil du ja auch mehrere... Also ihr hattet ja nicht nur einen Rechner im Haus. Bei uns gab es immer nur den einen Rechner. Und deswegen kann ich das ganz klar immer abgrenzen. Weil mein zweiter Rechner, der war dann richtig... Der war selbst zusammengebaut. Jedes Teil einzeln gekauft und dann Nachmittag hingesetzt und das Ding zusammengeschraubt und dann danach noch stundenlang mit Overclocking betrieben und das letzte bisschen Megahertz aus der GPU rausgeholt und so weiter und so fort. Das war auch eine herrliche Beschäftigung. Also damit habe ich Nachmittage verbracht. Also immer wieder hoch und runter klocken, Benchmarks laufen lassen, Stresstests laufen lassen und dieses Quäntchen noch aus dem Ding rauszukitzeln. Benchmarks, da haben wir uns auch Schlachten geliefert in 3D-Mark. Genau, 3D-Mark. Ah, das war schön. Welches 3D-Mark war es bei euch? Das vor 2003. Mhm. Also 3D-Mark 2003 war so, das kam dann auch mit so einer neuen Grafikkartengeneration. Das war nämlich die Radeon 9800 Pro von ATI, damals noch ATI, heute AMD, die alles weggeblasen hat. Es gab keine Konkurrenz. Nvidia war chancenlos gegen dieses Teil. Zumindest einen kleinen Zeitraum lang. Die Karte hat so ein bisschen eine neue Generation eingeläutet an High-End-Karten. Deswegen kam zeitgleich auch der neue 3D-Mark raus. 2003 war das damals. Ich weiß noch, es ging irgendwie um so eine Weltraumbasis, wo eine Schießerei drin war und so weiter. War da eines der Szenarios, die durchgerechnet wurden. Aber so die richtig fetten Schlachten haben wir mit der Version davor ausgetragen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ja. Sorry. Gut, ich glaube, jetzt haben wir langsam alles durch, oder? Ist ja, ja auch jetzt eine lange Folge geworden. So, ich würde sagen, zum Abschluss der Folge machen wir nochmal Hausaufgabe. ASMR-Videos. Was? Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. André, erzähl doch mal. Schöne André, du hast es dir extra in dein Hausaufgabenheft notiert. Ich freue mich jetzt auf deinen Bericht. Ja, naja, also... Wie bitte? Du hast es nicht gemacht? André, ich bin enttäuscht von dir. Wirklich. Es ist, tut mir leid. Nur weil Thomas es nicht gemacht hat, ist das keine Ausrede für dich. Tja. Ja, also ASMR-Hausaufgabe verschieben wir auf nächstes Mal. Nächstes Mal, denke ich mal, machen wir auch wieder eine reguläre Folge. Ich glaube auch, ja. Hast du noch abschließende Worte zum Thema Anfänge mit Internet, André? Im Prinzip ist doch jeder Tag ein Beginn im Internet. So schnell ändert sich unsere Welt. Und mit diesen philosophischen Aussichten möchte ich unsere Hörerschaft entlassen. Und jetzt tropft der Käse aus den Kopfhörern, Alter. Das wollte ich damit erreichen. Gut. Hast du geschafft. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war... Die Kopfzahlen, Episode 5. Genau, quasi die zweite der guten Episoden. Machen wir Prequel-Episoden eigentlich? Das können, nee, wir, das können wir erst in 20 Jahren entscheiden. Hm, stimmt. Und wenn wir kein Kinn mehr haben. Genau. Sorry, George. Gut, also machen wir jetzt die Schicht. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Wiederhören.